Bist du aus einem Traum erwacht? Und hat der schöne Trug auf einmal dich verlassen? Hat dich an einem Tag der höchsten Lust ein Schlaf gebändigt? Hält und ängstet nun mit schweren Fesseln deine Seele? Ja, du wachst und träumst. Und dennoch lebst du noch und fühlst dich an. Du fühlst dich an und weißt nicht, ob du lebst. Ist's meine Schuld? Ist's eines anderen Schuld, dass ich mich nun als schuldig hier befinde? Ich sah ihn an und ward vom guten Willen, vom Hoffnungswahn des Herzens übereilt, der sei ein Mensch, der menschlich Ansehen trägt. Allein was immer die begegnet sei, so halte dich an der Gewissheit fest, ich habe sie gesehen, sie stand vor mir, sie sprach zu mir, ich habe sie vernommen. Der Blick, der Ton, der Worte, holder Sinn, sie sind auf ewig mein, es raubt sie nicht die Zeit, das Schicksal, noch das wilde Glück. Und hob mein Geist sich da zu schnell empor und ließ sich allzu rasch in meinem Busen der Flamme Luft, die mich nun selbst verzehrt, so kann mich's nicht gereuen. Nun ist's getan. Es geht die Sonne mir der schönsten Gunst auf einmal unter. Das hässliche, zweideutige Geflügel, das leidige Gefolg der alten Nacht, es schwärmt hervor und schwirrt mir um das Haupt. Wohin bewege ich meinen Schritt? Dem Ekel zu entfliehen, der mich umsaust, dem Abgrund zu entgehen, der vor mir liegt.